Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Lord Nerdchen, der Podcast. Ich bin Lord Nerdchen. Ja, das ist so ein kleiner Gag, ne? Ich denke, wer die Referenz nicht versteht. Ja, willkommen. Lass dich belehren. Schau bitte Spaceballs. Schönen guten Tag. Ich bin Robert. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, dass ihr euch hierher verirrt habt zu meinem neuen Podcast. Alle, die neu da sind, herzlich willkommen. Alle, die von meinem alten Podcast mitgewechselt sind zu meinem neuen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Willkommen. Willkommen. Ja, zu meiner Person. Wir fangen quasi ganz von vorne an. Zu meiner Person. Ich bin Robert. Bin jetzt, Stand 2022, 31 Jahre alt. Ein Kind der 90er. Und ich habe die schon noch gut in Erinnerung, die 90er. Das ist immer so die Sache. Halt, wenn du 90 geboren wirst und dann sagst du, ich bin ein Kind der 90er, dann gucken einige schon ganz schön komisch teilweise. Ja, du bist ein Kind der 90er, du hast sie doch gar nicht miterlebt. Das ist nur halb wahr. Also ich habe die 90er schon derbe erlebt. Und man muss ja auch vergleichen, die Sachen, die aus Amerika rüberkamen, Anfang der 2000er, die waren ja im Prinzip so alt, der Kram, die waren ja noch aus den 90ern. Ich meine, wir haben mit Liebe und Begeisterung Serien in den 90ern aus den 80er Jahren geguckt, wie The Real Ghostbusters, ich glaube aus den 90ern, aus den 80ern. Wir sind mit den Filmen sozialisiert worden, mit den 80er-Jahre-Filmen, mit den 80er-Jahren Sachen, die das Gaming betrifft, die verschiedenste Dinge betrifft und vor allen Dingen auch mit der Musik. Ja, also ich habe eine große Liebe, auch wenn ich Dinge nicht aktiv erlebt habe, vielleicht noch gar nicht geboren war. Ich liebe alte Dinge, sei es 80er, sei es musikalisch 60er, 70er, breit gefächert. Also man würde vielleicht sagen, ich habe ein spezielles Interesse für bestimmte alte popkulturelle Sachen. Ja, und damit auch zur Vorstellung weiter des Podcasts. Hier geht's bei Lord Nerdchen, der Podcast, um Filme, um Serien, um Comics, um Musik, um verschiedenste Dinge. Mein Alltag, auf Arbeit weniger, weil ich habe, sag ich mal, einen Job, wo du die Klappe halten musst. Viel die Klappe halten musst. Ich schneide es jetzt nur kurz an. Ich bin Erzieher in einer Kita. Schwieriges Thema. Red mal nicht weiter drüber. Es sei denn, ich rante mal über die Jugend und warum unsere Gesellschaft zum Scheitern verurteilt ist. Aber dazu irgendwann mal nicht mehr, weil da habe ich keine Lust drauf. Ja. Weitere Sache. Ich bin mittlerweile seit ja, 8 Wochen. 8 Wochen Vater. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Das ist eine neue Sache. Das ist, ein hochkomplexes Thema. Vielleicht, ich überlege noch, ob ich da vielleicht meine eigene Rubrik dazu mache im Podcast, ja. Gibt's aber schon einen Namen für die Rubrik. Aber das ist eben die Frage, ob ich das interessiert. Das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir gerne schreiben unter post@lordnerdchen.de. Lord, der L-U-R-D, Nerd, Nerd und Chen hinten dran. post@lordnerdchen.de. Da könnt ihr mir alle eure Sorgen, eure Nöte hinschreiben. Das ist eine direkte E-Mail zu mir. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr euch da mal melden würdet bei mir. Ja, des Weiteren freue ich mich auch darüber, wieder da zu sein, weil ich bin ein Mensch, der dadurch, dass ich auch Musiker bin, für die Leute, die es nicht wissen, der immer eigentlich kreativen Output braucht. Was heißt kreativen Output? Ich brauche immer irgendwas zum Senden. Ich brauche immer einen Kanal. Ich brauche immer, früher war das mal ein YouTube-Kanal, den ich mal hatte, sag ich mal. Den gibt's auch noch, aber da wird halt überhaupt, da wird halt nichts mehr drauf gemacht. Da sind eigentlich nur noch alles drauf. So, kleine Getränkepause, Entschuldigung. Ja, da ist eigentlich alles nur noch drauf, quasi wie ein Archiv der Videos, die ich damals produziert habe. Im großen Let's Play-Hype war das halt nun mal so. Das ist auch schon wieder viele Jahre her. Ja, ich hatte eine Band, ich hatte mehrere Bands, nicht, ich hatte mehrere Bands, ich war Mitglied in mehreren Bands, das so, sagen wir es so, sonst heißt es wieder, ich bin arrogant. Das kam schon vor. Auf jeden Fall war ich Mitglied in mehreren Bands. Eine Band hätte dieses Jahr zehntes Jubiläum quasi, also nicht Bestehensjubiläum, sondern vor 10 Jahren wurde die Band gegründet, 2012. Ja, eine sehr spaßige Kombo war das. Aber da rede ich vielleicht auch mal ein andermal drüber, wenn ihr Interesse drüber habt. Bandgeschichten. Ja, ich habe heute auf jeden Fall noch 2 Themen dabei. Ein großes Herzensthema, ganz großes Herzensthema und ein kurzes Thema. Ich glaube, mit dem werde ich eher anfangen. Ja, genau so werden wir es tun. Ich, wie gesagt, ich freue mich wieder da zu sein. Ich bin ein Mensch, ich brauche immer irgendeinen Kanal, wo ich senden kann. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal, ob da Leute zuhören oder nicht. Wenn du jetzt dabei bist, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ich freue mich riesig, melde dich mal bei mir. Ich brauche immer was, wo was rauskommt. Ja, am Ende bei rauskommt. Ich bin aus einer relativ langen Bandgeschichte jetzt vor 2 Jahren ausgestiegen. Ich brauche immer irgendwas. Und auch der alte Podcast, der war einfach. Ich brauche immer was zum Produzieren, was zu machen. Wahrscheinlich ist das auch eine Meise. Sind wir mal ehrlich. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. was war da? Was war da denn los? Oh Gott, meine Stefan Raab. Wie sagt man? Impersonation. Ja, ihr wisst schon, wie das heißt. Meine Stefan Raab. Parodie ist richtig scheiße. Also lasse ich das mal lieber. Notiz an mich. Stefan Raab, nee. Stefan Raab, sowieso auch manchmal ein Thema, irgendwie fehlt der an der Fernsehlandschaft, obwohl ich einer bin, der sagt, Stefan Raab war so diese allgemeingültige Meinung, Stefan Raab war nicht mehr witzig. Und das ist leider auch wahr. Aber trotzdem fehlt er irgendwie. Er war so lange am Start und war eigentlich auch eine Bank. So innovativ war er. Hat für die Fernsehlandschaft viel geleistet, aber das gegen Ende war es halt nur noch Quatsch. Also war es halt ohne Inhalt, so richtig. Ich bin nämlich letztens auf YouTube mal wieder über so einige, den einen oder anderen alten rebellischen Clip gestoßen, so legendäre Sachen wie Stefan Raab trifft auf Will Smith oder Kylie Minogue oder Angus Young mit so einer E-Ukulele, wo er dann einen krassen Verstärker, also nicht einen Verstärker, sondern eine Verzerrung reinhaut. Ja, solche Dinge, das ist irgendwie schade, so die Raab in Gefahr Sachen, die waren geil, das Stefan Raab lernt Kunstrad fahren, ist eine sehr, sehr lustige Folge. Wie gesagt, der Typ fehlt, aber der fehlt nicht so die letzten Jahre, sondern seine innovative, spritzige, junge Art zu Beginn. Ja, haben wir kurz mal über Stefan Raab geredet. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Die nächste Sache ist die. Ich bin viele, viele Jahre jetzt schon Netflix-Kunde. Wir schwenken mal aufs nächste Thema um. Ich habe Netflix gekündigt, weil ich habe es hier so reißerisch geschrieben, der Verfall von Netflix. Ich muss mal sagen, Netflix stirbt gerade, oder? Geht euch das auch so? Ich weiß es nicht. Also so richtig geilen Shit gibt's da irgendwie nicht mehr. Ich meine, klar, alle fanden Stranger Things cool und so. Ich fand das auch geil. Ich fand Staffel 1 gut. Ich fand Staffel 2 gut. Staffel 3, also Staffel 1 fand ich sehr gut. Staffel 2 fand ich gut. Und Staffel 3 fand ich meh. Ehrlich gesagt. Aber das ist so eine Geschmackssache. Also gibt's bestimmt Leute, die fanden das irgendwie geiler. Fanden das irgendwie gut. Es war auch noch okay, wie gesagt. Also das konnte man gucken. Ja, Staffel 4 warten wir seit 8 Jahren drauf, gefühlt. Das ist abgefahren. Das ist einfach abgefahren. Und da frage ich mich, woran liegt es? Die haben einen ganzen Hintern voll Geld gehabt. Oder ich weiß es nicht, ob sie es noch haben oder nicht mehr haben. Keine Ahnung, sie wollen ja die Preise wieder erhöhen. Wieder mal. Und ja, irgendwie ist da bei Netflix so ein bisschen die Luft raus. Muss ich mal sagen. Die Serien, die ich geguckt habe und die ich regelmäßig geguckt habe, die gibt's nicht mehr. Also wird nichts nachgeliefert, sag ich mal so. Inhalte, weiß ich auch nicht. Also irgendwie reizt mich das Programm bei Netflix gar nicht mehr. Früher, da gab's, was ist früher, in guten alten Zeiten, Leute, da gab's mal, ja, da war Netflix, da hast du gemerkt, Netflix war stark. Netflix hatte viele, viele verschiedenste Dinge. Und eben nicht nur. Ja, und eben nicht nur irgendwelche Netflix-Produktionen. Ich muss ganz ehrlich sein, ja, Dark ist vorbei, gell? Dark. Oh ja, da muss ich auf jeden Fall mal mit euch drüber reden, über Dark. Das ist ja abgefahren, ja. Dark ist ja vorbei. Grandiose Serie, wer sie nicht geguckt hat, schaut euch Dark an. Ich weiß, das ist ganz schön eine Hirnakrobatik. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber guckt es euch an, es ist super belohnt. Ich liebe sie. Genau. Dann, und das ist irgendwie so Ausrede von wegen hier, das ist so anstrengend und ich komme da nicht mit. Leute, dann schaltet euer Hirn an und denkt einfach mal mit. Ganz einfach. Ich bin da, ich kann das manchmal nicht, aus was für Gründen manchmal Leute Serien nicht gucken, wisst ihr? Wisst ihr? Also es ist wirklich manchmal ganz schwierig, finde ich. Da muss ich manchmal an mir halten, weil das, ja. Was habe ich noch bei Netflix geguckt? How to Sell Drugs Online Fast. War ja jetzt auch 3. Staffel oder so. Dritte Staffel, ja. Auch eine deutsche Serie. Gefällt mir sehr gut. Macht Spaß. Da ist auch irgendwie die Bild- und Tonfabrik mit dem Spiel. Ja, macht Spaß. Guckt es euch an. Ist cool. So, was gab's noch? Ja, Stranger Things haben wir noch alle geguckt. Ist ja klar. Und ja, und dann habe ich aber serientechnisch ja nicht mehr viel geguckt, muss ich sagen. Also immer nur so, ja, das viel berüchtigte Squid Game, über was alle die letzten Monate geredet haben. Was heißt die Monate? Im November oder Dezember oder so alle geredet haben. Oh, ich glaube sogar früher, Oktober, November, so war's. Auf jeden Fall muss ich sagen, Serie hat Spaß gemacht, fand ich geil. Ist jetzt aber, sag ich mal, more of the same. Solche pseudokritischen, gesellschaftskritischen, diese Grundidee, sag ich mal, ist eigentlich, die ist uralt. Und was ich dann immer so so interessant finde, ist, dass es dann die Gesellschaft, die halt einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht so nerdig unterwegs ist, viele Serien geguckt hat, viele Filme geguckt hat, ja, für die ist das alles mega geil und brandneu. Gerade auch, sag ich mal, eine neue Generation von Zuschauern. Ich meine, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 18 gewesen wäre und hätte nicht viel vorher gesehen, dann wäre ich auch mega hyped auf das Thema gewesen. Aber sowas interessant, war aber more of the same. Also so irgendwie so Hunger Games, Schrägstrich, Running Man Ding, was im Prinzip der Gesellschaft mit ihrer Gewaltgeilheit und Geldgier und so weiter und so fort einen Spiegel vorhält. Das ist, ja, das ist nichts Neues. Ja, das sind wir mal ganz, müssen wir mal ganz ehrlich mit uns allen sein. Und ja, wie gesagt, nichts Neues. Ja. Netflix irgendwie, wie gesagt, gerade die Luft raus. Richtig raus. Dann kommen wir langsam zum nächsten, ja, zur nächsten Sache. Wir müssen unbedingt über einen anderen Streaming-Anbieter reden, und zwar Disney Plus. Denn Disney Plus hat im November, ja, ich bin ein bisschen hinterher. Ich habe, ja, im November, es ist viel Content jetzt, was im November geschehen ist, weil im November hat die Zeit angehalten für mich. Ja, das ist wirklich so, ich bin auf dem Stand jetzt, es ist Februar, ich bin auf einem Stand von November. Aus einem ganz einfachen Grund. Diese typische Ausrede, wenn du ein Kind hast, ein Neugeborenes, hast du Zeit, keine Zeit für irgendwas. Das stimmt nicht. Man hat Zeit für Dinge. Man hat definitiv Zeit für Dinge. Aber weniger. Und die Zeit muss, ja, die muss eingeteilt werden. Ja, die muss neu sortiert werden. Zeiten müssen gekürzt werden. Ja, Gaming-Zeiten, Fernsehzeiten und so weiter. Also Serienzeiten, Filmezeiten, das muss gekürzt werden. So ist es nun mal, Leute. Aber Leute, die behaupten, sie hätten gar keine Zeit mehr für irgendwas, weil sie jetzt ein frisches Kind haben, das ist halt einfach eine fucking Lüge. Das ist einfach nur faul. Das ist einfach nur fucking faul, sich ein bisschen irgendwie selbst zu organisieren. Jetzt muss ich gleich nochmal was trinken. Das ist, wenn man viel spricht, dann muss man viel trinken. Das ist nun mal so, Leute. Tut mir leid. Ich trinke heute übrigens eine schöne Neunspringe Jim Him. Keine Werbung. Ist eine kalorienarme Brause mit Himbeergeschmack. Zucker und Süßungsmitteln, also Vollgas. Prost. Disney Plus. Folgendermaßen. Es war im November so. Ich, als langjähriger Beatles-Fan, wirklich schon lange Jahre, und auch schon sehr bekannt mit dem Portfolio der Beatles. Also wirklich kenne viele Songs, gerade die späten Beatles, die experimentellen Beatles, die psychedelischen Beatles. Kannte ich. Kannte ich, ist mir nichts Neues. Diese wunderbar hervorragende Dokumentation, dreiteilige Dokumentation Get Back von Peter Jackson, ist unfassbar. Ich glaube, hat auch so einen gewissen Hype, also ist, hat auch gefühlt jeder geguckt. Ist jetzt nicht ein Hype-Thema wie Squid Game, aber wie die dieses Material aufgearbeitet haben, dieses Filmmaterial, dieses Audiomaterial, wie die das, das ist unfassbar. Wenn man sich mal die so ein paar originale Szenen gibt es bei YouTube zu sehen, wie die Qualität früher war. Man muss mal überlegen, die haben einen Film produzieren wollen und haben quasi einen einstündigen oder anderthalbstündigen Film dann im Kino gezeigt zur Produktion des Albums Let It Be. Von den Beatles, was zwar das letzte Album war, was rauskam, aber das vorletzte Album, was die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Die haben quasi 69 Get Back aufgenommen. Nicht Get Back, ist Quatsch. Da waren die Aufnahmen zu Get Back, also dem Film. Und in der Zeit haben sie quasi aufgenommen Let It Be. Das letzte, chronologisch letzte Album, was erschienen ist von den Beatles. Danach haben sie noch ein Album aufgenommen, und zwar Abbey Road. Das berühmte Abbey Road Album. Aber das ist chronologisch noch vor dem Erscheinen von Let It Be gekommen. Let It Be wurde aber früher aufgenommen. Das war nämlich recht lange in der Post-Production. Und die Beatles waren dann auch nicht so wirklich zufrieden mit dem Album. Mit, ja, Abbey Road schon ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, wir befinden uns im folgenden Szenario. Die Beatles müssen innerhalb von ungefähr 14 Tagen ein komplettes Album schreiben, so 14 Songs, und wollen am Ende dieser zwei Wochen einen Auftritt machen. Sie wissen nicht wo, sie sind sich nicht einig wo, sie wissen nicht, wie lange das dauern soll, sie wissen nicht, was sie noch spielen sollen, sie sie wissen nicht, welche, wie gesagt, welche Location, ob in Großbritannien oder irgendwo in der Wüste oder irgend, ja, es ist einfach so abgefahren, ja, und jeden Tag, und es ist unglaublich, diese, man sieht wieder diese typische Band-Sache, ja, diese Band-Geschichten, ja, diese, ja, diese unterschiedlichen Charaktere an Musikern in einer Band. Leute, ich kann euch da Geschichten erzählen. Es gibt verschiedenste Typen von Bandmitgliedern. Es gibt Bandmitglieder, die möchten was schaffen. Die wollen was reißen. Die wollen, ja, die wollen kreativ sein. Die wollen vorankommen. Die wollen arbeiten. Es gibt welche, die sind sehr aufmerksam, bringt sich zwar nicht so dolle in den kreativen Prozess mit ein, aber sind dabei und machen halt ihren Job, sind gute Arbeiter, helfen gut mit, helfen, spielen ihren Kram, sind mit ihren Sachen auch trotzdem kreativ und halten so und bremsen so ein bisschen andere Bandmitglieder aus. Ja, so, ich denke jetzt gerade an Ringo, der ist so Ringo Starr. Oder ja, und dann gibt's welche, die absoluten Individualisten sind, die fühlen sich eingeengt von den anderen und fühlen sich nicht anerkannt von den anderen Musikern. Das ist ganz auch ein ganz krasses Ding, so muss ich sagen. Das merkt man auch voll bei der ja, deswegen hat ja George Harrison dann auch aufgehört. Ich rede jetzt gerade über George Harrison, so der so ein bisschen schon richtig Bock hatte, aber es irgendwie sich von den anderen emanzipiert, sag ich mal. Der ja auch mit Abstand der Jüngste ist von den vier Leuten. Ja, Paul McCartney, er der Arbeiter, der wollte was schaffen, der wollte machen, der wollte reinhauen. Und dann ein total zugedruckter John Lennon, der einfach nur da sitzt, Quatsch macht und immer zu spät kommt. Der zwar seine Berechtigung in der Band hat, aber alle anderen damit richtig abfuckt, sag ich einfach mal. Und ja, das kann man eigentlich nahezu auf jede Band übertragen. Diese Bandcharaktere gibt's in jeder Band, egal ob kleine Dorfband, Garagenband, Schülerband, Kirmesband, alle. Jeder hat irgendwo mindestens einen dieser Charaktere und vor allen Dingen auch einen John Lennon in der Band, der einfach nichts machen will. Einfach nur seine Zeit absitzen will und irgendwie überhaupt nicht mitmacht. Das gibt's leider immer. Ja, und diese vier unterschiedlichen Charaktere, merkt man ja schon, das birgt ein unglaubliches Potenzial für Stress einfach, für Konflikte. Aber eigentlich war das, muss ich mal sagen, das war ja immer so diese Sache, ja, das letzte Album und so, und da war Yoko Ono immer dabei, Yoko Ono hat die Beatles auseinandergebracht, so extrem. Jetzt sieht man's ja, jetzt sieht man, wie es war, wie es im Aufnahmestudio war, wie Yoko Ono, was Yoko Ono dort gemacht hat. Im Endeffekt hat sie nur da gesessen und zwei, dreimal dumm ins Mikrofon gejault und das war's. Im Prinzip, ich kann das verstehen, dass Leute das da schon denken, Bandkollegen denken, ja, was willst denn du jetzt eigentlich hier so ungefähr? Wir wollen hier arbeiten. So, das kann ich vollkommen verstehen, aber so, dass sie sich irgendwie in den kreativen Prozess oder sonstiges eingemischt hätte, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ich glaube, da hat man als Beatles-Fan, und das haben viele Beatles-Fans gemacht, ihr schon Unrecht getan, weil sie ist nicht schuld daran, dass die Beatles sich aufgelöst haben 1970. Definitiv nicht. Yoko Ono schon immer irgendwie eine komische Person, auch heute noch. Schwierig, sag ich mal. Die wirkt immer ja ein bisschen weltfremd einfach. Aber das ist wahrscheinlich, weil die sich einfach alles wer reingehauen haben in der Zeit, was ging. Keine Ahnung. Yoko Ono muss ich auch immer ein bisschen an die eine South Park-Folge denken, oh fuck, wie war das? Das war auch irgend so eine japanische Musikerin, eine Künstlerin, die hieß, glaube ich, Wing. Und die hat immer gesungen, sing my song. Und die haben sich South Park irgendwie so drüber lustig gemacht. Und ja, ich weiß auch nicht, warum. Es ist wahrscheinlich super rassistisch, weil wenn ich an die eine Japanerin denke, sehe und an die andere Japanerin denke, komisch, keine Ahnung. Irgendwie erinnert mich Yoko Ono an hier Wing von South Park. Müsst ihr euch mal reinziehen. Wing, die hat auch Black Sabbath irgendwie gecovert, hier Paranoid oder so. Also es ist wirklich ein starkes Stück. Ja, Beatles, wie gesagt, die gehen dann erstmal in irgend so ein krasses Studio, weil sie denken, okay, wir zeichnen das Konzert einfach auf. Das wollten sie ja eh machen, quasi wie einen Konzertfilm machen. Und haben dann dort so ein bisschen rumgespielt und ist eine unfassbar geile Szene. Auf einmal kommt so von Apple, das ist ja die Firma von Beatles, glaube ich, gewesen. Die haben die gegründet, unter anderem mit. Und die haben, da kommt dieser Transporter reingefahren. Und fragt der eine, was ist denn da drinnen hier? Was kommt denn da? Und dann sagt er, ja, das ist George Misch 8-Pur-Mischgerät. Und dann packen die da einen riesigen Schrank aus. Wenn man sich überlegt, dass, ja, 8 Spuren, das war damals absolute Hightech. Und wir machen jetzt hier bei GarageBand 100 Spuren übereinander und Dappen und dieses und jenes und irgendwelche Verzerrer und alles einfach Plug and Play und los geht's. Und die haben einfach fucking Schränke transportiert, um 8 Spuren zu haben. Das ist schon unfassbar. Der eigentliche kreative Prozess der Albumsfindung, der Songfindung, das finde ich auch so faszinierend an der Serie, an der Miniserie. Es ist so, es ist wirklich so, also ja, ich fange nochmal so an. Lennon, McCartney, Harrison sind so unfassbare Songschreiber gewesen. Unfassbar. Die haben, was heißt gewesen? Ja, ich meine, McCartney lebt noch. So unfassbare Songschreiber gewesen. Also, das ist eigentlich unfassbar, wie die das gemacht haben. Das waren Hitmaschinen. Und das Ding ist, die haben damals schon so eine Qualität gehabt, dass die Qualität heute noch gilt und heute noch Bestand hat und zu Recht auf einem Thron sitzt, der unerreichbar ist. Zu Recht. Denn ich glaube, keine andere Band hat, ja, nicht mal der King, nicht mal Elvis, nicht mal, Leute, das könnt ihr vergessen. Die Stones nicht. Led Zeppelin nicht. Die Beatles sind eigentlich so das Krasseste, was das letzte Jahrhundert an Musik gesehen hat. Das tut mir leid. Das ist nun mal so. Das ist im Prinzip, wie man sagt, der Blues als Grundlage für die moderne Musik sind die Beatles ja auf eben der auf eben so einer wichtigen Schwelle wie die Erfindung des Blues. Ja, also das ist unfassbar, unfassbar. Man muss einfach auch mal die Kontraste sehen. Die Jungs, die waren 8 Jahre zusammen, 62, glaube ich, 62 bis. Leute, ich google einfach mal nebenbei. Die waren irgendwie 8 oder 9 Jahre am Start. Das ist unfassbar, Leute. Das ist unfassbar. Das müsst ihr euch mal. Also, das ist. Genau, aktiv. Genau, 10 Jahre waren die aktiv. Das ist von 1960 bis 70. Könnt ihr euch das vorstellen? Was sind denn 10 Jahre? Jetzt denkt mal kurz über euer Leben nach. Guckt, wo ihr jetzt seid. Und guckt, wo ihr vor 10 Jahren wart. Klar, passiert da viel. Aber euch kommt's vor wie gestern, oder? Das ist unfassbar. Das sind 10 Jahre. Das ist, was die da für einen Sprung gemacht haben. Von einer Beatband mit auch tollen Songs. I Wanna Hold Your Hand, Help, If I Needed Someone, And I Love Her und so weiter und so fort. I Saw Her Standing There, Drive My Car, bis zu, ja, For the Benefit of Mr. Kite. Yes, na gut, Yesterday war schon noch leichte Endbeat-Phase. Solche Sachen wie The Long and Winding Road, was weiß ich, Helter Skelter. Unfassbar. Unfassbar, was da passiert ist. Das ist While My Guitar Gently Weeps, Something. Das ist so eine wandelbare Band. Finde ich. Gab's nicht wieder. Ja. Und es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, was da passiert ist. Und wie unfassbar schade es ist, nie wieder die Chance bekommen zu haben, die Beatles vielleicht doch mal mit, was weiß ich, Anfang der 2000er alle zusammen auf einem Sofa sitzen. Jetzt aktuell die große Zeit der Reunions, ja, die Serienreunions. Fuller House, ja, ist ein Beispiel. Dann eine Friends-Reunion-Folge. Also nicht eine Folge, sondern halt so eine Reunion, wir finden alles geil Folge und reminiszieren über die geile Zeit. By the way, übrigens hier Bob Saget, ne? Schade drum. Echt schade drum. Full House, auch eine tolle Serie gewesen. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt, ja. Aber auch wieder so ein Beispiel, die 80er sind bei uns einfach später angekommen. Dann. Also was heißt bei uns, also in Deutschland waren, wir haben ja in 90ern Sachen aus den 80ern geguckt, ja egal, ja, dann hatten sie ja noch Alle unter einem Dach eine Reunion, die hatten noch, also hier mit Steve Urkel, die hatten mit Prince von Bel-Air eine Reunion, die hatten King of Queens eine Reunion mit einem sehr guten Table Read, habe ich gehört, von einem Kumpel, grüße gehen raus, ich weiß, du hörst das, du weißt, wen ich meine. Folgendermaßen geht's weiter. Denn, ja, die große Reunion-Sache, die Beatles hätte ich die schon gerne mal. Es gibt Aufnahmen von, ich glaube, Ende 90er, wo, McCartney und Ringo Starr und George Harrison zusammen, ich glaube, im Haus von Ringo, soweit ich weiß, zusammen musizieren mal wieder. Und du merkst einfach, ja, Jungs, ihr habt's immer noch drauf. Ich hätte jetzt kein Reunion-Album gewollt, sag ich gleich. Also ich hätte, aber wahrscheinlich auch der Ablauf, ne, ich glaube, das ist auch, weil es einfach so was Spezielles ist, ne, in der Geschichte der Musik, sag ich mal. 10 Jahre Vollgas, komplette Abkehr von Live-Auftritten, quasi eine Band erfinden, einen Auftritt quasi als Album zu machen, Konzeptalbum, quasi eine imaginäre Band. Ich rede jetzt vom Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ein wirkliches Meilenstein-Album in der Musikgeschichte. Unfassbar. Das ist immer wieder beeindruckend, was da so alles ging. Und vor allem mit was für technischen Möglichkeiten, das ist das Nächste. Ja. Wo war ich jetzt gedanklich? Ja, allein dieser Wandel, den die 4 jungen Leute aus Liverpool einfach gemacht haben. Die haben einfach angepackt. Und die waren offen für neue Dinge. Die haben andere Instrumente benutzt. Sitars. Die haben immer neue Dinge verwendet. Die ersten elektronischen, voll elektronischen Musikinstrumente. Zum Beispiel bei Here Comes the Sun, die ersten Synthesizer. Die fucking ersten Synthesizer, Leute. 1969. Das ist unfassbar. Here Comes the Sun. Hört euch an. George Harrison in seiner absoluten, absoluten Hochphase. Danach noch getoppt von seinem ersten Soloalbum, All Things Must Pass. Grandioses Doppelalbum. Der Mann ist, muss ich sagen, ja, mein Lieblingsbeatle einfach, weil der immer unterschätzt wurde. Er wurde immer unterschätzt und war dann nach den Beatles der erfolgreichste von allen Vieren. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Das ist nun mal so. Es ist abgefahren. Ja, Ja, auf jeden Fall planen die dann vor sich hin, um mal wieder zur Serie zu kommen. Tut mir leid. Nee, eigentlich auch nicht. Tut mir nicht leid, weil das ist mal, das sind wichtige Gedanken, die müssen raus. Ja, das geht, ist unfassbar. Ja, und dann entscheiden sie sich, okay, dann steigt zwischendurch mal George aus, George Harrison, und sagt hier, ey, ich gehe jetzt, ihr sucht euch am besten einen neuen. Ich steige jetzt einfach aus der Band. Dann ist 2 Tage, machen sie einfach nichts. Dann reden sie mit George und George kommt zurück, aber sie wechseln die Location, und zwar in die Abbey Road Studios. Und dort entsteht dann quasi der Rest des Albums. Und mit vielen Diskussionen und ja, sie engagieren quasi einen Gastmusiker. Ja, auch ein ganz berühmter Musiker, manchmal fällt Billy Preston, ja, genau, der Name ist mir doch noch eingefallen, es wäre mir sonst peinlich gewesen. Billy Preston, der dann grandios an der Orgel und so weiter, den Keyboards und so weiter unterstützt hat. Unfassbar. Auch wieder unfassbar. Ich benutze heute voll viel das Wort unfassbar. Ja. Ja, das Ganze mit ganz vielen Diskussionen und schon ein bisschen Stress auch und mit Erfolgen zwischendurch, Songs aufgenommen und ja, auch nochmal Bandmeilensteine wie Let It Be aufgenommen, The Long and Winding Road und so weiter und so fort. Auch ein bisschen Gedisse zwischendurch, aber trotzdem viel Liebe. Das Ganze endet im Prinzip im legendären Rooftop-Konzert oben auf den Abbey Road Studios. Nicht Abbey Road Studios, so ein Quatsch. Doch, oder? Es waren die Apple Studios, nicht die Abbey Road Studios. Tut mir leid, das waren Fake News. Aber ich habe mich berichtigt. Und ja, der letzte offizielle, ja, Auftritt, also der letzte öffentliche Auftritt der Beatles. Und als ich diese Serie geguckt habe, habe ich so viel aus so Band-Sachen erkannt, das habe ich ja schon erzählt. Aber die Sache ist eben, man wird so unglaublich melancholisch, weil das Musik ist, die trägt man, also die Beatles sind überall. Die Beatles sind einfach überall. Die sind so Popkultur. Und das ist, ich find's unfassbar, was die gemacht haben. Und deswegen habe ich auch so viel Liebe für die, weil die berühren mich. Die berühren mich. Deren Musik berührt mich. Die Musik bringt mir Freude. Und sie bringt mir Trost, ja, so Blackbirds und so. Ich liebe diese Musik und ich find's so wirklich, wirklich schlimm, dass so eine Serie erst wieder kommen muss. Dass die Beatles wieder wertschätzt werden. Also, Das finde ich skandalös, ehrlich gesagt. Das finde ich skandalös, weil diese Band einfach, da gibt's nicht mehr viel, was da erstens rankommt, und dann gibt's auch nicht, da gibt's eigentlich nichts, was drüber kommt. Die Songs haben heute noch eine Relevanz, und der Song Get Back, ja, Get Back, wo sie alle immer sagen, das ist wegen Yoko Ono entstanden, ist es zum Teil so ein bisschen, ja, ist Quatsch, aber im Prinzip ist der Song, sieht man auch sehr gut in der Doku, aus Frustrationstoleranz, aus mangelnder Frustrationstoleranz entstanden, weil John schon wieder so spät gekommen ist. Und er hat in 10 Minuten einfach mal Paul McCartney einfach mal Get Back geschrieben. Und Get Back ist eigentlich geplant, oder ist eigentlich ein Antirassismus-Song. Und ja, leider nach wie vor relevant in unserer Gesellschaft. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, sag ich mal jetzt, der Song Get Back ist auf, wie gesagt, auf dem letzten Album der Beatles, nicht aufgenommen, letzten Album, sondern habe ich schon erklärt. Das sind nur noch 40 Jahre hin. Ja, 50. 50 sind 1970 kam das Album raus. Also, ja, nochmal 50 Jahre, dann ist das Album 100 Jahre alt. Wir hören uns jetzt Musik an, die vor 50 Jahren gemacht wurde. Das muss man sich mal, wir feiern Filme, die 40 Jahre alt sind. Oder 30 Jahre alt sind. Ich habe letztens einen Film geguckt, da rede ich irgendwann mal drüber. Ein Klassiker, Sunset Boulevard. Der Film ist älter als 50 Jahre. Oder ist 50 Jahre. Anfang der 60er, glaube. Aber da reden wir später drüber, weil das, ja, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Das hat eine Bewandtnis, warum ich den geguckt habe, sage ich es mal so. Das ist unfassbar. Wir irgendwie gerade so bestimmte Leute, die sich für bestimmte Themen interessieren, orientieren sich dolle nach hinten. Nicht im Umgang mit Menschen, nicht in politischen Dingen, denke ich, aber im Konsum von Medien. Scheiße, Mann, wir gucken und lesen alten Kram. Natürlich auch viel Neues, aber man muss mal überlegen, die Beatles, damals als die Beatles aktuell waren, was gab's denn da vorher? So. Ja, natürlich, da gab's einen Elvis schon und da gab's Ray Charles schon und da gab's, ja, was weiß ich, Robert Johnson noch vorher. Aber und was gab's davor? Swing. Und was gab's davor? Keine Ahnung, Jazz und Swing. Und was gab's davor? Ragtime. Nee, Ragtime kam erst später. Und davor gab's Klassikmusik. Und die konnte man sich nicht mal, wurde nicht mal aufgenommen. Was gab's denn davor zu konsumieren? Nix. Bücher hättest du lesen können. Und sind wir mal ehrlich, wir lesen keine Bücher, die 300 Jahre alt sind. Wer macht das schon? Also ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Wer liest denn so alten Kram? Keiner. Stephen King, gerne. Aber klar habe ich mal den einen oder anderen Klassiker gelesen. Aber auch manchmal erzwungen durch die Schule. Kennt man ja. Aber ehrlich, vor den Beatles gab's nicht viel. Gab's auch gute Dinge, zweifelsohne. Aber nicht so wie die Beatles. Das fällt mir wirklich schwer, irgendwas Vergleichbares zu machen. Zu erzählen, auch was sowas Wandelbares, also man kann ja sagen so Beatles, die Rolling Stones, ja, ist ja immer so ein gerne angeführtes Beispiel, die Rolling Stones. Die Rolling Stones haben ihre Daseinsberechtigung, die sind immer noch da, die machen immer noch Musik, keine Ahnung, wie die das machen. Fragt mich nicht, wie die das machen, die alten Männer. Keine Ahnung, ey, ob Mick Jagger da irgendwie alle 5 Minuten in Sauerstoff zählen muss. War auch nie live da, aber es interessiert mich auch null, also aber sind wir mal ehrlich, waren nicht so wandelbar. Die haben nicht einfach mal, die haben am Anfang den gleichen scheiß Bluesrock gemacht, den sie heute noch machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die Beatles, die haben eine fucking Wandlung durchgemacht. Und das rechne ich ihnen hoch an. Einfach zu machen. Einfach zu experimentieren. Sich selbst treu zu bleiben. Und auch seiner Entwicklung treu zu bleiben und nicht aus Angst, ich könnte meine Fans verlieren, immer denselben Beat-Scheiß zu machen. Wie gesagt, die alten Platten haben auch ihre Daseinsberechtigung, Please Please Me und so weiter, die Help-Platte und so weiter, aber die späteren Platten sind einfach geiler. Leute, zieht euch das mal rein, das ist Helter Skelter, das gilt unter Kennern als, ja, als die Geburtsstunde des Hard Rock, ja, also das Problem ist, wenn Leute Beatles hören, ist leider in unserer Gesellschaft so und auch bei den jüngeren Semestern, sag ich mal, die denken an die 4 Pilzköpfe, ja, klischeemäßig in 4 Anzügen, die I wanna hold your hand. Richtig schön versungen, scheißegal. Die da so ein bisschen abbieten. Aber keiner nimmt sich die Zeit, mal die späten Alben zu hören. Klar, kennt auch jeder Let It Be, All You Need Is Love, Yellow Submarine und so weiter und so fort. Aber solche Sachen wie Rocky Raccoon, While My Guitar Gently Weeps, I Want You, She's So Heavy, dann, ja, Helter Skelter, habe ich glaube schon gesagt. Die Zeit nimmt sich keiner. Die Zeit nimmt sich keiner. Ja, Leute, hört euch das einfach mal an. Hört euch das doch einfach mal an. Maxwell Silverhammer. Geil. Morbides Thema. So, das ist, ich find's wunderbar. Also, wie gesagt, diese Dokumentation hat mich, ich war ja vorher schon jahrelanger Beatles-Fan, hat mich zurückgebracht zu den Beatles. So richtig zurückgebracht. Und auch, muss ich sagen, zurückgebracht zur Musik. Zurückgebracht zur Musik. Und das ist, die Musik ist bei mir ein bisschen eingeschlafen. Also nicht das Machen, so. Ich habe eigentlich jeden Tag die Gitarre in der Hand. Aber das Hören. Ich höre nicht mehr so viel Musik. Ich konsumiere super viele Podcasts. Richtig viele Podcasts mittlerweile. Liebt es auch. Und ich brauche das auch. Und man kann richtig schön Sachen nebenbei machen. Das ist richtig, richtig toll. Deswegen, Podcasts sind immer eine tolle Sache. Aber Musik nicht mehr. Musik habe ich nicht mehr gehört. Und das ist so schade eigentlich. Ich liebe Musik. Und ich liebe auch gute Musik. Und ich liebe auch Trash-Musik. Ich liebe Christian Steifen, ja, der so Trash-Schlager macht. Ironischen Schlager. Wirklich ironischen Schlager. So, ich liebe Alexander Markus. Der King der Elektrolore. Was heißt ich liebe? Ich feiere den, weil das einfach lustig ist. So, ich war auf zwei Scooter-Konzerten, weil einfach Hirn aus und los geht's. So, das ist halt wie wenn man Call of Duty spielt oder zum 80. Avengers-Film geht. Was heißt, nee, nicht 80. Avengers, das ist ein bisschen unfair, aber zu irgendeiner Marvel-Verfilmung von einem Superhelden, der einem eigentlich scheißegal ist und sich das anguckt, weil man einfach nur 2 Stunden unterhalten werden will. Und das aus so einem Grund geht man zu Scooter, weil man einfach 2 Stunden unterhalten werden will, ein bisschen abhotten will. Abhotten, Alter. Ein bisschen abzappeln will und das ist gut. Ja, das hat keinen tieferen Sinn. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute sagen, ich höre Musik ohne tieferen Sinn. Das muss gut klingen, das muss schmissig sein. Aber Leute, dann sage ich euch aber, müsst ihr euch von mir auch gefallen lassen, ihr habt keine Ahnung von Musik. So. Klar, das ist vollkommen in Ordnung. So, das ist jemand, der Filme guckt, der denkt, der sagt, er ist Filmfan, der guckt nicht nur alle Avengers, alle Marvel Cinematic MCU-Teile, Filme durch und sagt dann, ich bin krasser Filmfan, ich bin krasser Connoisseur, weil ich bin super bewandert, ich kenne alle Marvel-Filme. Nie. Man guckt auch mal über den Tellerrand hinaus. Ja. Die Beatles, wie gesagt, immer, wird immer ein großer, großer Teil in meinem Herzen bleiben. In meinem Musikerherz. Die Beatles habe ich wirklich frühe Berührung gehabt. Und davor mit dem King. Elvis, ja. Elvis viel gehört auch. Jetzt, während andere Kinder in meinem Alter, ich sag mal bewusst Kinder, weil ich habe mit 9, 10, 11, ja, da kann man ja noch nicht von Pubertät reden oder Teenager, ja, Teenager fängt ja mit 13 an, 13. Während andere Kinder, was lief denn da? Na klar, habe ich auch sowas gehört wie Teenage Dirtbag und so. Na klar, das haben wir alle gehört. Wir haben eine Insel mit 2 Bergen und so weiter. Das haben wir alle gehört, das haben wir klar. Hier. We like to party. We like to party. We like to party. Hier, Venga-Bus und so, Venga-Boys und so. Klar haben wir das, haben wir alle gehört. Aber zum Ausgleich, ich mit 8, 9, 10 Jahren, ja, Mann, scheiße, da wird halt Elvis gehört, ja. Und im Prinzip, das war, ja, ich war schon immer so auf dem Trip. Ich bin so ein bisschen erzogen worden mit 80er-Jahre-Musik und auch, ja, die Ärzte, ja, sag ich mal ganz, ganz salopp, die Band, die Ärzte, die ich sehr, sehr lange und sehr intensiv gehört habe. Bis ich dann, die quasi meine gitarristische Anfangszeit begleitet haben, bis du dann ungefähr auf dem Level bist, wo du dann so auch Sachen von denen spielen kannst und dann orientierst du dich weiter. Dann guckst du, Thema Elvis halt. Elvis-Thema nochmal, Entschuldigung. Zum Thema Elvis. Das war auch so die Zeit, wo ich die ersten Beatles-Songs gehört habe. Und Beatles-Songs haben wir alle gehört. Also jeder. Da gab es Werbung mit Beatles-Songs. All You Need Is Love, ich weiß nicht. Was war denn eigentlich das erste Beatles-Lied? Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Weil das ist einfach in der Popkultur drin. Das ist so krass in allem drin. Die Beatles, Leute. Zieht euch mal bitte diese 6,5-stündige, glaube ich, Doku rein von Peter Jackson, Get Back. Es könnte für einige, ich war erstaunt, dass es Leute interessant fanden, die überhaupt nichts so mit Band und so zu tun haben. Ich fand das sehr interessant. Wahrscheinlich, ich habe das anders geguckt als jemand, der nicht in einer Band war oder kein Musiker ist. Ich habe das anders geguckt. Also meine Frau, die hat das mit mir geguckt, fand es auch hochinteressant. Hat auch gesagt, es hatte ein paar Längen an der einen oder anderen Stelle, bei der ich Nägelkauend davor saß und, ich kaue keine Nägel, aber es war jetzt so sinnbildlich, wo ich dann davor saß und gesagt, das ist scheiße, das ist fucking interessant. Das ist einfach nur interessant, was hier los ist. Und sie hat das aus anderen Gründen geguckt als ich wahrscheinlich. So, und immer wenn man diese Momente, wenn du hörst, okay, krass, das sind jetzt die Worte von dem Song und dann ist er unten eingeblendet. Und dann ist unten eingeblendet I'm Mine von George Harrison und so weiter und du hörst, okay, das ist so der erste Test und hier spielt das ja noch ganz anders. Das ist ja noch eine ganz andere Rhythmik. Wir sind ja noch überhaupt nicht, also du siehst richtig den Prozess der Erschaffung dieser zeitlosen Songs. Und das ist ein unglaubliches Zeitdokument. Und das sowas gab es nie wieder, wird es nie wieder geben. Und sowas gibt es nicht nochmal. Denn die Beatles waren halt einfach riesig. Die waren so groß. Die waren damals so groß. Das ist, ich glaube, das kann keiner mehr fassen. So krass erfolgreich ist auch nie wieder einer gewesen, habe ich das Gefühl. Jetzt kommen natürlich einige hier mit dem King of Pop, ne, Michael Jackson und so weiter. Natürlich war der genauso erfolgreich. Der hatte auch genauso einen wichtigen Impact auf die Musik. Punkt. Na klar, Punkt. Aber zu dieser Zeit eben nicht. Ja, muss man immer im Zeitkontext sehen. Diese Menschenmassen, die da, diese schreienden Mädchen, Frauen, weswegen die Jungs, die Beatles aufgehört haben, live zu spielen. Dieses Gekreische, sie haben sich selbst nicht mehr gehört. Das muss man sich mal überlegen. Das ist einfach eine andere Welt. Manchmal wird man ein bisschen melancholisch. Das muss ich sagen. Also wir haben jetzt, also ich erwische mich da selber manchmal bei und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft entwickelt sich so ein bisschen dahin, jetzt wird's philosophisch, dass die Leute immer mehr, ja, also ich rede jetzt nicht mal politisch, sich halt nach alten Zeiten sehnen. In den letzten Jahren diese Rückorientierung auf die 80er und aktuell so ein bisschen noch die 90er, das ist unfassbar. Und ich erkenne da schon, ja, dass ich erwische mich da selbst manchmal dabei, wie ich, gut, man hat ja immer so ein geschichtliches Interesse, ja, also da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt in der Zeit, so, wie war das da, klar, Geschichtsbücher und so weiter und so fort, ja, aber alleine in 1960ern mal durch London zu laufen oder in Amerika irgendwo durch die Kante zu laufen. Und so diese Rockabilly Chevrolet Cadillac Typen zu sehen, Und ja, das ist so interessant, aber das ist auch so Eskapismus, ja. Die Sache ist ja, ich denke, gerade auch im, jetzt wird's wirklich deep, in aktuelle politischen Lagen und Weltlagen, was auch immer das für ein Wort ist, auf, sag ich mal, die Gesundheit unseres Planeten, ja. Ja, früher gab es einen Kalten Krieg, ja, da hatten die Leute auch Bedenken, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Haben sie sich alle gedacht. Aber sind wir mal ehrlich? Und ich glaube, das sagt auch jede Generation von sich. Ich bin ja noch jung. Ich glaube, wenn die Welt untergeht, dann jetzt. Sind wir mal. Und das hat nichts mit Corona zu tun, ja. Ich glaube, jetzt, es wird langsam wirklich ernst. Es wird wirklich ernst. Und ich weiß nicht. Und deswegen denke ich auch diese große Retrowelle. Diese ganz große Retrowelle. Und natürlich auch, weil die Schichten jetzt kaufkräftig werden. Ja, Menschen in meinem Alter, die jetzt auch einfach Geld haben, um sich einfach Retro-Konsolen zu kaufen. Und alte Gameboys und alte Spiele und ja, so ein bisschen das aufholen, was sie halt als Kind wahrscheinlich auch nicht hatten. So. Und ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir so. Also, ich erzähl mal einen kleinen Schwank. Meine Mutter wollte mich immer schützen vor Videospielen. Die wollte, dass ich draußen spiele. Die wollte, dass ich, ja, was weiß ich, male, zeichne, bastle, baue, konstruiere. Auf jeden Fall nicht vor einem Fernseher sitzen und Pixel bewege. Das hat sie gut geschafft. Ich hatte einen Gameboy, immerhin. Das war auch nicht limitiert, muss ich sagen. Also da konnte ich auch wirklich frei verfügen. Sage ich mal. Ich hatte einen Gameboy. So, und dann habe ich mit 17 Jahren meine erste Konsole von meinem eigenen Geld gekauft. Die Xbox 360. Und ich will jetzt hier kein Mitleid oder so, gell? Alles cool. Das ist schon in Ordnung, so wie es war. Aber meine ist immer mal realistisch. Meine Mutter konnte mich nicht schützen. Denn ich habe einfach ein unfassbares Interesse dafür. Ne? Schon immer gehabt. Schon immer. Und das kannst du nicht brechen. So. Dann holst du dir das als Erwachsener nach. Das ist einfach so. Und das ist auch gut so, dass sich da keiner mehr dafür schämen muss. Ich liebe das, für Nerds ist gerade eine geile Zeit. Also die letzten Jahre. Es ist wirklich eine fucking geile Zeit. Weil man kann heute, I say pride in, nee, I have pride in the words, ich bin scheiß Kacknerd. Ja? So einfach ist das. Scheiß drauf. Wir kaufen uns Protonenpäckchen für 1000 Euro. Scheiß drauf, Mann. Wir legen uns einfach mal eine fette Comicsammlung zu. Ja. Ist mir egal, raus damit. Ja. Oder ja, ich habe mir letztes Jahr im Dezember zu Weihnachten habe ich mir wieder selbst was gekauft. Ich habe mir einfach einen fucking Plattenspieler gekauft und es war kein billiger, kann ich euch sagen. Ich habe mir einfach mal einen Plattenspieler mal wieder gekauft und jetzt höre ich schön die Beatles-Alben auf Vinyl. Ja, ich habe hier bestimmt schon wieder 800 € Vinyl im Schrank sitzen. Im Schrank stehen, seitdem ich nicht 800 €, das ist schon übertrieben. Aber vielleicht so, ja, sagen wir mal 500 bis 600 €. Ja, es ist halt einfach so. Ich liebe das, dass man sich nicht mehr schämen muss. Man wird ja erzogen, ja, von seinen Eltern, ja. Gib dein Geld nicht für Quatsch aus. Gib dein Geld nicht für sinnlosen Quatsch aus. Leg was auf die hohe Kante. Kümmere dich darum, dass du mal eine Rente kriegst. Also mal realistisch, wir kriegen alle keine Rente. Wir werden alle keine Rente kriegen. Wir werden Grundsicherung kriegen, alle Mann, egal ob wir 40 Jahre, 50 Jahre oder nie auf Arbeit waren, wir werden alle dasselbe bekommen. Deswegen brauche ich auch nichts weglegen. Und auch Riester-Rente, Leute, lest euch das mal durch, wie sehr sich Riester lohnt. Und zwar nicht bei einer Rentenversicherung, sondern einfach bei einer unabhängigen Stelle. Ja, der Scheiß lohnt sich nicht. Leute, behaltet euer Geld. Ihr lebt jetzt. Ja, ihr lebt fucking jetzt und deswegen kommt das Geld raus. Das Geld wird rausgeschmissen, Mann. Dann gebt euer Geld, kleine Werbung jetzt an dieser Stelle, unbezahlte Werbung. Dann gebt euer Geld dem Planet Comics in Erfurt, ja, dem Comic-Café. Ja, das ist, dann gebt da euer Geld hin, ja. Kauft euch was Geiles. Ein paar Graphic Novels. Ja, es gibt auch einen Beatles-Comic, habe ich gesehen. Den habe ich leider nicht mit, den habe ich nicht gekauft letztens. Ärgert mich. Ich hoffe, sie haben noch da, wenn ich das nächste Mal wieder hinfahre. Ja, kauft euch Gitarren. Kauft euch Gitarren für 2000 Euro. Oder, ja, oder macht einen schönen Urlaub. Macht was Geiles. Aber Hauptsache, ihr macht was. Das ist auch wichtig. Gibt ja Leute, die machen nichts. So, macht was. Kauft euch Mopeds. Oder kauft euch was, was euch glücklich macht. Oder verschenkt's. Spendet's einfach mal jemand. Oder kauft einen guten Freund was einfach mal, Entschuldigung, einfach mal sowas, worüber er sich freut. Oder, ja, oder macht, nehmt euch ein teures Hobby. Das Geld muss raus, Leute. Das Geld muss raus. Oder schafft euch ein Kind an. Da geht das Geld auch weg. Aber auch da ist es nicht so schlimm, wie es immer behauptet wird. Da ist auch viel Quatscherei dabei. Im Allgemeinen dieses Opfer Dargestelle von Eltern, von frischen Eltern, finde ich absolut, es geht gar nicht. Das finde ich echt schlimm. Klar gibt's auch bei mir schwierige Situationen, die es zu meistern gilt, aber das Geheule, ich ertrage das Geheule nicht. Dann schafft euch keine Kinder an, ihr Arschlöcher. Es tut mir leid, unsere Gesellschaft ist nun mal leider so. Deswegen muss das jetzt auch mal so gesagt werden. Oder kauft euch einfach mal, keine Ahnung, ganz viele Tabletop-Figuren, die ihr am Ende gar nicht bemalt. Wie ich gerade. Ich sitze auf dem Berg Tabletop-Figuren. Egal. Das werde ich aber alles, ich sage immer, das werde ich alles noch machen. Aber irgendwann bin ich ja vielleicht mal Rentner. Mit 80 Jahren oder so. Dann geht das ja schon mal. Da habe ich eine Menge zu tun. Hoffentlich lebe ich dann auch noch lang genug und kann das fertig malen. Ja. Oder was weiß ich. Kauft euch mal eine Zeitung oder so. Also eine Gaming-Zeitung. Gibt's noch, ja, die Retro-Gamer zum Beispiel. Lest die euch einfach mal von vorne bis hinten durch. Nehmt euch die Zeit. Genießt. Es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen. Und vor allen Dingen, ganz wichtiges Ding eigentlich noch, umgebt euch nicht mit Menschen, die euch nicht gut tun. Das ist Menschen, denen ihr alles recht machen müsst, die viel zu viel Zeit von eurem Leben wegnehmen für sich, die so egoistisch sind und nicht merken, wenn der Platz einfach den Platz, den sie einfordern, wenn man den selber nicht füllen kann, das geht nicht. Eine ganz wichtige Message noch zum Schluss: Befreit euch. Und guck ich noch mal auf meinen. Ja, Disney Plus, die Beatles. Beatles, zieht euch Beatles rein. Disney Plus sowieso krass. Die sind immer sehr, sehr schnell mit ihren Produktionen, dass die vom Kino auf ihren Streamingdienst packen. Zum Beispiel auch geschehen mit The Last Duel. Über den rede ich auch demnächst mal mit euch. The Last Duel ist wirklich gelungener Film. Aber dazu später mehr. Ich freue mich. Vielen Dank. Das war jetzt quasi die erste Folge. Ich finde, die ist recht durcheinander. Keine Ahnung. Gebt mir mal bitte Feedback. Schreibt mir mal bitte unter post@lordnördchen.de. Ich habe auch eine Homepage. Ich habe auch eine Website. Die ist sehr, sehr rudimentär. Sehr, sehr hässlich. Aber da könnt ihr mal drauf gehen. lordnördchen.de. Im Endeffekt ist da nur ein großer Button drauf, der im Prinzip anzeigt, ja, hier geht's zu Patreon. Ich habe nämlich im Vergleich zu meinem alten Podcast das Ganze jetzt gleich mal ordentlicher aufgebaut. Okay, die Seite, die ich jetzt habe, ist hässlicher, aber sind wir mal realistisch. Leute, ihr hört's bei Spotify, ihr hört's bei Apple Podcasts, ihr hört's bei anderen Podcatchern. Leute, sind wir mal realistisch. Keiner geht auf die fucking Homepage. Keiner macht das. Keiner geht auf die Website. Dorfschönheiten, wollte ich schon sagen. lordnördchen.de. Macht keiner. Deswegen, wenn ihr euch Zeit nehmen wollt und mir helfen wollt, dann geht lieber auf Patreon. Gebt Lord Nördchen ein. Und vielleicht seid ihr so lieb und lasst mal ein kleines, unterstützt mich einfach mal. Irgendwelche Stretch Goals oder sowas, irgendwas Merch-mäßiges gibt's noch nicht. Das werde ich noch machen. Aber aktuell gibt's quasi nur zwei, nicht Pledge. Pledge ist ja bei Kickstarter, ne? Ja, Support-Gruppen, sag ich mal. Vielen, vielen Dank. Guckt mal vorbei auf Patreon, unterstützt mich. Es wäre sehr, sehr nett. Ich, ja, dass wenigstens die Kosten wieder reinkommen. Ja, das ist ja ein Hobby so. Und wie gesagt, ich meine, ich bin einer, ich unterstütze die Podcasts, die ich höre. Bin ich ganz ehrlich. Die unterstütze ich. Ja. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, Abend und oder beides. Genießt auch viel mehr Dinge, die andere scheiße finden. Aber ja, das macht jetzt nächstes Fass auf. Ja. Geht mit weniger Erwartung in Filme oder geht mit weniger Erwartung an zum Beispiel eine GTA-Trilogie hier, Legendary Collection. Geht da mit weniger Erwartung dran und ihr habt dann trotzdem Spaß. Das ist das Schöne. Seid nicht immer so überkritisch. Seid selbstbewusst vor allen Dingen. Auch, ja, ich denke, wenn das hier, was ich heute über Musik gesagt habe, der eine oder andere hören, werden sie denken, ah, der wieder. Auch Leute, die mich kennen. So, ach, der wieder, ey, mit seinem scheiß intoleranten Musikgeschmack. Ja. Ihr nennt es intoleranter Musikgeschmack, ich nenne es guten Musikgeschmack. Das ist, seid einfach selbstbewusst, ja. Lasst euch doch nicht immer an die Karre fahren. Leute, ich habe euch lieb. Seid dankbar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin dankbar, dass ihr hört. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.